Vogelberger bin ich ja steckbloß mit einer, ja, ja, ich Vogelberger bin bekannt bei allen Jungen im ganzen Land. Weil jetzt hier metten möchte ich, ich bin die Dutzend weit für mich, warum blam, warum blam. Alle Mädchen wären mein Sohn, tauschte ich Kraft und Verein, die welche mir am liebsten wär, der wär ich gleich im Zucker wär. Und ich verzieh mich, wär ich dann, wär sie mein Bein und ich mir was. Baram, baram, baram, baram, ich lieb an meiner Seite ein, ich lieb wie ein Kind, wie ein Kind, warum, warum, warum. Es klingt schön! Ich hab ja auch den Bader, nicht anders, wenn er sie ist da. Doch ich hab